I guess that nowadays internet helps to know everything what exists in Europe or America or anywhere else. Ich glaube, dass das Internet heutzutage hilft zu wissen, was in Europa oder in Amerika oder irgendwo sonst existiert. Das ist, denke ich, auch der Grund, warum es auch in Europa große Veränderungen bei den Komponisten gibt. Und natürlich kommen einige russische Komponisten nach Darmstadt oder zu Impulse oder anderen Akademien, auch innerhalb Russlands. Und dadurch gibt es natürlich einen gewissen Austausch. Important characteristic I see in Russia is maybe it's extreme. Aber vermutlich gibt es dennoch eine sehr wichtige Charakteristik, die ich in Russland feststelle, die darin besteht, dass die Musik extrem genannt werden kann. Ich beobachte, dass bestimmte Einflüsse, Ästhetiken oder musikalische Materialien, die nach Russland kommen, hier radikalisiert werden. Sie werden zu ihren Extremen geführt. Auch weil es hier nur eine geringe Infrastruktur oder Szene gibt, sind wir hier sehr frei, was vermutlich der Grund dafür ist, dass es passiert. Der 29-jährige Alexander Kubeyev ist in Perm aufgewachsen, einer russischen Millionenstadt, etwa 1500 Kilometer nordöstlich von Moskau. In Moskau studierte er dann Komposition bis 2014 bei Juri Kasparow und Igor Kefalidis und lebt seitdem dort als Komponist. Seit 2009 gewann er regelmäßig Preise für seine Kompositionen in St. Petersburg, Moskau, Kiew, aber auch in Buenos Aires oder in Urbana in den USA. Sowie den Gaudeamus Musikpreis 2013. Aber auch, wenn seine Kompositionen bereits mehrfach in Westeuropa, etwa auf der Musikbiennale in Venedig oder bei den Darmstädter Ferienkursen für neue Musik aufgeführt wurden, ist sein Name bislang in Deutschland wenig bekannt. Nationale Grenzen, so scheint es immer wieder, sind erstaunlicherweise auch im Bereich der neuen Musik Grenzen der Wahrnehmung. Nur weniges dringt von außen in die nach innen gut vernetzte Szene. Und wer hier trotzdem gespielt und gehört werden will, tut gut daran, zumindest an einer deutschen Hochschule studiert zu haben. Gerade die Szene zeitgenössischer Musik in Moskau aber besteht aus einigen interessanten Komponisten, die es wert sind, genauer gehört zu werden. Die Szene dort ist weit weniger institutionell gefördert, als Komponistinnen und Komponisten in Deutschland es erfahren, was in der Wahrnehmung von Alexander Kubeyev zwar zu ökonomischen Schwierigkeiten, aber auch zu einer größeren künstlerischen Freiheit führt. Die Musik Alexander Kubeyevs zeichnet sich zunächst durch geräuschhafte Klangtexturen aus. Die von ihm beschriebene Freiheit kompositorischer Entscheidung drückt sich in seinem Fall nicht in der Wahl der Instrumente aus. Er entschied sich vielmehr, trotz oder wegen der geringen Institutionalisierung, Musik für Instrumente des klassischen Repertoires zu schreiben. Mit 3 Streichquartetten, Arbeiten für Orchester, einem Klavierquartett und Instrumentalsoli sind die Besetzungen oft eher konventionell. Die Spieltechniken hingegen zeigen einen ausgeprägten Sinn für das Besondere. Dass eine Pianistin in einem der Stücke von Kubeyev etwa tatsächlich eine Taste drückt, um einen Ton zu erzeugen, oder ein Cellist Ordinario streicht, ist äußerst selten. Präparationen und erweiterte Spieltechniken spielen eine große Rolle. Schaben, Kratzen, Streichen sind die auffälligsten Spielarten, mit denen Alexander Kubeyev die Instrumente bespielen lässt. Mit Plastikschalen auf Klaviersaiten, mit Styropor auf Schlaginstrumenten oder mit Überdruck gestrichene Geigen erzeugen eine meist dichte, flächige und nicht selten aggressive Musik. Dabei kommt es Kubeyev selbst gar nicht in erster Linie auf die Geräuschhaftigkeit eines Klanges an. Auch wenn er auf der Suche nach für ihn geeigneten Klängen das Besondere aufspürt, geht es ihm immer doch auch darum, etwas zu finden, was sich strukturieren und differenzieren, mit dem sich komponieren lässt. Ich habe eigentlich gar nicht so viel über diese Reibeklänge nachgedacht. Es ist so, dass ich fast immer mit der Komposition für ein Stück damit anfange, das entsprechende Instrument zu spielen. Es ist für mich sehr wichtig, den Kontakt zum Instrument zu haben und damit für mich selbst zu improvisieren. Dadurch kann ich Klänge und musikalisches Material finden, das für mich interessant und brauchbar ist. Dass dabei oft kratzende und geräuschhafte Klänge herauskommen, ist gar nicht so beabsichtigt, sondern eher intuitiv. Es gibt andere Aspekte, die für mich im Vordergrund stehen. Viel wichtiger als das Geräuschhafte ist, dass ich in den Klängen eine Möglichkeit entdecke, sie zu systematisieren, mit ihnen so etwas wie ein Tonhöhensystem zu kreieren, sie nach Registern zu ordnen. Üblicherweise schreibe ich mir bei einem Klang alle seine Möglichkeiten auf und systematisiere diese Möglichkeiten. Wenn ich Klänge finde, die diese Möglichkeiten nicht besitzen, verwende ich sie nicht. Vermutlich ist also das Kratzen selber nichts, wonach ich suche. Das nächste, was an den Stücken von Alexander Kobejew auffällt, ist ihre Dauer. Viele von seinen Stücken sind kurz gehalten. Nur 6 Minuten etwa dauert das Stück Factorial, das immerhin für großes Orchester geschrieben ist. Andere Stücke, wie Study for New Music für Ensemble oder Woods from the Vienna Tales, dauern noch nicht einmal 5 Minuten. Dieser Kürze entspricht einer Form, die keine Einleitung oder große Narration nachzeichnet. Vielmehr bestehen sie aus 2 oder 3 Klangtexturen, die sich langsam ineinander verwandeln, sodass sie Hörerinnen und Hörer in ihr Innenleben horchen lassen. Bestimmte Settings, etwa das Schaben auf Saiten mit Plastikbechern, werden beibehalten, während die Dichte der Klänge, ihr Register oder andere Parameter sich ändern. Sobald ein Material ausreichend beleuchtet ist, sei für ihn ein Stück beendet. Ehrlich gesagt schreibe ich gerne diese Längen, denn ich habe oft das Gefühl, dass es genug ist. Vermutlich hängt dies mit meinem Gefühl für die Welt als Ganzes zusammen. Wir leben in einer Zeit, in der es eine Menge Informationen gibt. Und diese 8 oder 10 Minuten, die ein Stück von mir dauert, sind genug, um einem Stück zuzuhören. Genug Zeit, um das zu schreiben, was ich schreiben will. Wenn ich beim Schreiben das Gefühl habe, dass dies die Dauer für ein Stück ist, höre ich auf. Das Stück No Comments dauert 6,5 Minuten. Es ist für 3 Spieler geschrieben, die an einem traditionellen russischen Zupfinstrument sitzen, das mit der Zither verwandt ist, dem Klavichord Gusli, das üblicherweise von einer Person gespielt wird. Die Gusli existiert in unterschiedlichen Formen. Als Handinstrument ähnlich einer Leier, die sogenannte Krylovitnje Gusli, bei der einzelne Saiten mit der linken Hand abgedämpft werden, während die andere Hand arpeggiert. Eine größere Ausführung, die einer Zither ähnelt, wird auf den Knien liegend gespielt. Auch hier dämpft eine Hand ab, die andere streicht über die Saiten. Das Klavichord-Gusli schließlich ist seit dem 18. Jahrhundert im Gebrauch und mit der amerikanischen Autoharp verwandt. Es hat mit 4 Oktaven den größten Umfang und ist auf einem Tisch angebracht. An die Stelle der dämpfenden Hand ist eine Klaviatur getreten, mit der durch das Herunterdrücken bestimmter Tasten entsprechende Saiten abgedämpft werden können. Das Klavichord-Gusli wird heutzutage vor allem für nationale, traditionelle Musik verwendet. So it's not really traditional to use it in contemporary classical music. Es ist nicht besonders üblich, dieses Instrument in zeitgenössischer klassischer Musik zu verwenden, aber ich war daran interessiert, es zu versuchen. Die Klaviatur habe ich nicht verwendet, ich habe sie nicht gebraucht. Stattdessen habe ich einige unkonventionelle Techniken verwendet. Mich interessierten vor allem die Saiten, dieser Musikkasten mit Saiten, der als großer Resonator fungiert. Der Aufbau ist dem eines Innenraums vom Klavier ähnlich, allerdings klingen die Saiten ganz anders, sodass ich versucht habe, speziell hierfür zu schreiben. In No Comments lässt Alexander Kobejew 3 Instrumentalisten um das Klavichord herumsitzend ausschließlich auf den Saiten musizieren. Der Aufbau des Stückes ist zweigeteilt. Für die ersten 2 Drittel des Stücks werden die Saiten gezupft und mit verschiedenen Objekten angeschlagen oder abgedämpft. Im letzten Drittel streichen die Spieler die Saiten mit Bögen. Was eine ganz andere Klanglichkeit erzeugt, ist strukturell identisch. Kubejew hat für das erste und das dritte Drittel des Stückes für alle rhythmischen Proportionen, alle Skalen und Tonhöhen dieselben Proportionen verwendet, während der mittlere Teil freier strukturiert ist. Was zunächst ganz ähnlich klingt, erster und zweiter Teil, ist kompositorisch weiter voneinander entfernt als Anfang und Ende, auch wenn es seine Erscheinungsform deutlich geändert hat. Der Titel des Stückes entstand übrigens auf Anregung des Ensembles No Name, das Stücke haben wollte, die aus der Ablehnung von etwas entstehen sollten, in Negation zu etwas. No Comments, zu Deutsch keine Kommentare, will der Komponist verstanden wissen als ein Stück, das sich gerade nicht auf die langjährige Tradition des Gusli bezieht. Im Vordergrund, so Kubejew, stand für ihn vielmehr das Objekt, ein resonierender Holzkasten mit darüber gespannten Saiten. Ein Gespenst geht um in Europa, das Gespenst der Dystopie. So etwa könnte man den Programmtext paraphrasieren, den Alexander Kobejew zu seinem Stück Ghost of Dystopia geschrieben hat. Anders als in No Comments bezieht sich dieses 2014 geschriebene Ensemblestück klar auf eine Thematik, man könnte sagen auf ein Programm. Der Geist der Dystopie, jenes düsteren Gegenentwurfs zur idealen Welt, zur Utopie, hat im 20. Jahrhundert auf viele Künstler großen Einfluss gehabt. Vor allem Autoren etlicher Romane und Filme haben in der Nachfolge von George Orwells 1984 das Schreckensszenario variiert, in der die Zukunft düster, das Gesellschaftssystem tyrannisch, die Natur von grauem Beton verdrängt ist und die Menschheit bis auf eine kleine Elite in Armut und Unterdrückung lebt. Ob in Unterhaltungskultur oder in Kunst, in Blockbustern wie Die Tribute von Panem, Matrix, Blade Runner oder in Arthouse-Filmen wie Wolfszeit von Michael Haneke oder Opfer von Andrei Tarkowski, in Romanen wie Brave New World, Fahrenheit 451 oder A Clockwork Orange, in Comics wie Akira oder den Bildern von H.R. Giger. Endzeitstimmung ist und bleibt ein großes Thema der Künste. Nur der Musik, so meint Alexander Kobejew, ist dieser Geist noch nicht erschienen. It's a very special piece for me and actually there are really a lot of references to literature or to science fiction. Es ist ein sehr besonderes Stück für mich, in dem es eine Menge Referenzen zu Literatur und Science-Fiction-Filmen gibt. Ich kenne nicht so viele Musikstücke aus dem 20. Jahrhundert, die sich mit dem Thema oder dem Problem der Dystopie befassen. Aber jede Menge Filme und Bücher. Weil diese Beschäftigung in der Musik fehlte, entschied ich mich, einen Programmtext zu schreiben und ihn auch bei YouTube online zu stellen, was ich normalerweise nicht tue. Die Thematik der anti-utopischen Gesellschaft wird in Ghost of Dystopia bereits in der Besetzung des Ensembles konkretisiert. Am Dirigenten des Stückes sind etliche Schnüre befestigt, an Armen, Beinen, Händen und am Oberkörper, die am anderen Ende an kleinen Plastikkästen enden. Diese liegen mit ihrer Öffnung nach unten auf Plexiglasscheiben. Jede Bewegung des Dirigenten führt so, noch bevor das Ensemble zu spielen beginnt, zu einem kreischenden Geräusch der über die Scheiben gezogenen Kästen. Der Dirigent wirkt an seinen Fäden wie Puppenspieler und Marionette gleichzeitig. Der Leiter des Ensembles wird selbst in einem Netz gefangen gehalten. Tatsächlich dirigiert er auch das Ensemble nicht mehr. Die Instrumentalisten synchronisieren sich mit einem Clicktrack. Der Dirigent vollführt Bewegungen, die zwar den Schein eines tatsächlichen Dirigats erwecken, die er aber lediglich einer Bewegungspartitur in Form eines Videos entnimmt, das ebenfalls mit dem Clicktrack synchronisiert ist. Die Klänge, die der Dirigent produziert, werden nach und nach in das Ensemble verlagert, von ihm übernommen und erweitert. It's also a metaphoric piece because in some sense this conductor is a leader. Es ist auch ein metaphorisches Stück, denn man kann den Dirigenten als Führer betrachten und das Ensemble kann entsprechend als Gesellschaft bezeichnet werden. Gleichzeitig lassen sich die kleinen Kästen als Marionetten bezeichnen. Und wenn der Dirigent sich bewegt, erzeugt das einen Klang, aber es ist auch eine Geste. Und diese Interaktion zwischen Geste und Musik erzeugt ein interessantes System. Denn der Klang der Kästchen korrespondiert mit dem Klang des Ensembles, das wiederum mit den Gesten des Dirigenten verbunden ist. Diese Abhängigkeiten erzeugen für mich das Bild einer Dystopie in der Art und Weise, wie das Stück gebaut ist. Die Klänge der Kästen, die der Dirigent bewegt, werden zum hauptsächlichen musikalischen Material, das auch für alle anderen Instrumente verwendet wird. Ich sollte vielleicht erwähnen, dass ich generell mehr daran interessiert bin, Instrumente zu mischen, als sie nebeneinander zu stellen. Hier hatte ich ein Klavier, eine Flöte, Klarinette, Streicher und Schlagzeug zur Verfügung, plus diese Kästen, die ich akustische Sensoren genannt habe. Mich hat aber vor allem gereizt, das ganze Ensemble als ein großes Instrument zu behandeln, etwas, was ich auch in anderen Arbeiten verfolge. Und so geht der Klang der Plastikkästen nach und nach auf die übrigen Instrumente über. Thank you. Auch wenn es vom Komponisten Alexander Kobejew selbst vielleicht so nicht beabsichtigt war, tauchen in dem gerade gehörten Stück Ghost of Dystopia auch Spuren einer Alternative zur Tyrannei auf. So gibt es in dem Ensemble einige Gitarrenverstärker, die die Musiker miteinander teilen. Zu Beginn werden hiermit die schabenden Geräusche der Plastikkästen verstärkt, gespielt von Flöte, Schlagzeug und Klarinette. Nach einiger Zeit geben die Musiker ihre Pickup-Mikrofone an die Streicher ab, sodass deren zunächst unverstärkten Klänge in den Vordergrund rücken können. Trotz der eindeutigen Vorliebe für einen Mischklang hat Alexander Kobejew doch auch einige Solostücke geschrieben. Auch in diesen ist, wen wundert es, das Ordinariospiel eher die Ausnahme. Für das Stück mit dem nicht wenig bedeutsamen Titel The Whisper of Phoenix für Violine Solo aus dem Jahr 2010 fand Kobejew beim Improvisieren mit dem Instrument zwei besondere Arten der Klangproduktion, die ihn fasziniert und auch zu dem Titel gebracht haben. Beide Klangelemente sind sehr leise, sodass die Violine verstärkt werden muss. Für die erste Technik soll der Solist Fingerhüte aus Metall an die Finger der Griffhand stecken, mit denen er dann auf die Saiten schlägt. The Whisper is probably my first association with the sound I use in the piece. Das Flüstern war vermutlich meine erste Assoziation, die ich mit dem Klang hatte, den ich im Stück verwendet habe. Wie schon gesagt, improvisiere ich mit den Instrumenten, für die ich schreibe zunächst. Und der Klang von Fingerhüten auf den Saiten hat mich an ein Flüstern erinnert, ein sehr spezielles Flüstern. Kein menschliches oder tierisches, etwas Besonderes. Es ist also ein irreales Flüstern, das wir als eines auffassen können, aber wir können nicht sagen, was es produziert haben könnte. Ich wollte mit dem Titel für den Hörer ein imaginäres Feld erzeugen, mit der Frage, wie klingt das Flüstern des Phönix? Jeder weiß, wie der Phönix aussieht, er lässt sich beschreiben, aber niemand kann sagen oder auch nur denken, wie sein Flüstern klingt. Das Interesse von Alexander Kobejew an bildender Kunst und Literatur führt für ihn zu der Aufgabe, als Komponist Musik zu komponieren, die betont, was in Bildern und Büchern üblicherweise ausgespart bleibt, das Hören. Die Frage, wie etwas klingt, bringt ihn in Ghost of Dystopia ebenso wie in Whisper of Phoenix auf die Suche nach Klängen, die einer dystopischen Gesellschaft entsprechen könnten oder dem Flüstern des Phönix. Dass es dabei um einen Möglichkeitsraum der Fantasie geht und nicht etwa um Realismus, versteht sich von selbst. Dennoch zeigen die Stücke eine klangliche Dringlichkeit auf. Sie sind keine Spielerei, die sich im Ungefähren verliert. Vielmehr insistieren sie darauf, der Welt der Bilder und Geschichten auch einen Klang zu geben, sie damit zu bereichern. Die konkrete Suche nach neuen Klängen am Instrument unterliegt freilich nicht eindeutig einer außermusikalischen Vorstellung, für die es nur noch einer Realisierung bedarf. Es ist ein Wechselspiel zwischen improvisierendem Spiel des Komponisten mit einem Instrument und einer sich daraus entwickelnden Idee oder, wie im Fall des Geigen-Solostückes, einer Entdeckung, die dann die Fantasie des Komponisten anregt. Oft sind es einige wenige Spieltechniken, die Kobejew für ein Stück entwickelt und mit denen er dann auskommt. Im Fall von Whisper of Phoenix sind es, wie schon in No Comment, zwei Spieltechniken, die er zunächst jeweils für sich und in einem dritten Teil dann ineinander übergehend verwendet. Zum einen ist es das schon beschriebene Tupfen auf dem Steg mit Fingerkuppen. Zum anderen lässt er den Violinisten mit der rechten Hand Pizzicato spielen, während die linke Hand mit kleinen Zimbeln über die Saiten glissandiert. Die Form des Stückes ist schlicht. Nach dem ersten Teil, in dem die Fingerkuppenklänge ausgearbeitet werden, gibt es einen Crossfade zum zweiten Material, das ebenfalls entwickelt wird. Schließlich kommt es in einem dritten Teil zu einer Synthese. Die Übersichtlichkeit der Form bringt es mit sich, dass der Hörer sich direkt auf die Klänge selbst, auf die Mikrostruktur konzentrieren kann. Die musikalische Großform hat kaum narrativen Verlauf. Es sind zwei Klangstrukturen, die zu einer dritten führen. There are some accidental things in this. Es gibt in dieser Art von Material einige Zufälligkeiten, von denen ich aber weiß, dass sie passieren werden. Zum Beispiel wird die Spielerin oder der Spieler, wenn er oder sie mit den Zimbeln auf den Saiten spielt, immer wieder auch das Griffbrett berühren, was natürlich auch einen Klang produziert. Als ich komponiert habe, wusste ich aber, dass vor allem in diesem Tempo solche zufälligen Klänge passieren würden. Ich würde daher sagen, dass diese Klänge, auch wenn sie vom Musiker aus Versehen erzeugt wurden, mitkomponiert sind. Es ist eine physische Angelegenheit, die das Material mit sich bringt. Das passiert auch bei anderen Materialien. Ich verwende gerne Klänge, die sehr unüblich zu spielen sind im Sinne der Spieltechnik. Meistens bringen diese Klänge eine gewisse physische Präsenz mit sich und die zufälligen Nebenklänge, die auch oft produziert werden, versuche ich beim Komponieren mitzudenken, was ich hier in dem Violinstück getan habe. Es geht mir dabei nicht darum, Klänge zu erfinden, die unmöglich zu spielen sind, sondern darum, die zufälligen Klänge passieren zu lassen, sie beim Komponieren mitzudenken. Impossibility of performing something, but it's accidental things which I think about when I compose. Diese kleinen Unfälle, die Kubejew nicht nur in Kauf nimmt, sondern begrüßt, lenken das Ohr neben der Besonderheit der Klänge auch auf den Interpreten, auf dessen Spiel, genauer auf die physische Präsenz der Klangproduktion. Rutscht etwa die Zimbel von einer Violinsaite ab und schabt kurz über den Steg, produziert sie einen Klang, der sich in seiner Produktion im Wischen über einen Gegenstand dem auf der Saite gleicht, auch wenn seine klangliche Qualität eine gänzlich andere ist. Was sich überträgt, ist die Energie der körperlichen Bewegung des Interpreten. So deutlich theatral die Gestenklangübertragung im Fall von Ghost of Dystopia ist, so subtil und dennoch markant ist sie im Fall von Whisper of Phoenix. Die Mikrofonierung, die jedes leise Geräusch mit aufhängt, verstärkt die physikalische Präsenz der Klangproduktion. Die Arbeit mit Klangtexturen ermöglicht Alexander Kubejew, quasi als sein eigenes Publikum, in die Textur hineinzuhören, ohne dass ein Komponistensubjekt den Weg durch die Textur aufzeigen würde. Meist ändert sich die Textur seiner Stücke langsam und unmerklich, bis sie schließlich zu einer gänzlich anderen geworden ist. So beginnt Prism of Dualism mit verhältnismäßig leisen und gedämpften Klängen, die sich bis zum Schluss steigern und in einem Ausbruch münden. In No Comment gehen kurze geschlagene Klänge ganz allmählich in lange gestrichene über. Wie viele seiner Kollegen verwendet Kubejew für die Komposition solcher Übergänge oft algorithmische Verfahren. Den formalen großen Ablauf kontrollierend überlässt er die graduellen Feinheiten einem Programm, das präzise den geplanten Prozess ausführt, von einem Klang in einen anderen überzugehen. Die automatisierten Übergänge lassen es auch für Alexander Kubejew offen, an welchem konkreten Augenblick die Textur umschlägt, ab welchem Moment man feststellt, dass die Musik sich geändert hat. I should say that electronics is very important for me also when I compose acoustic music. Ich sollte erwähnen, dass Elektronik für mich sehr wichtig ist, auch wenn ich akustische Musik komponiere. Die elektronische Klangverarbeitung entspricht meiner Art zu denken, auch wenn ich akustische Musik schreibe. Ich fange an, ganz anders über instrumentale Musik zu denken, wenn ich sie wie elektronische Musik betrachte. Ich habe schon sehr oft das Vorurteil gehört, dass es fast unmöglich ist, heute noch Neues zu finden, neue Klänge und Möglichkeiten für die Instrumente zu finden. Ich glaube, das stimmt nicht. Und seit ich angefangen habe, mit elektronischen Medien zu arbeiten, habe ich auch angefangen, über Instrumente anders nachzudenken, auch über meine Kompositionsmethoden. Ich habe zum Beispiel ein Streichquartett geschrieben, in dem ich eine Art Filter verwendet habe, aber einen akustischen. So wie es in elektronischer Musik Filter gibt, verwende ich in diesem Fall Präparationen an den Instrumenten, die denselben Effekt haben. Zu Beginn des Quartetts spielen die Streicher Multiphonics, die durch die Präparationen entstehen. Ich habe Styropor auf die Saiten geklemmt, welches die Klänge filtert. Die Notation ist sehr traditionell, es gibt fast keine besonderen Spieltechniken, aber durch die Präparation, durch den Filter, klingt alles ganz anders. Darüber hinaus müssen die Musiker ihre Spielweise ändern, die Bogengeschwindigkeit und den Druck, um die Multiphonics hinzubekommen. Elektronische Musik ist für mich eine Art zu denken, die ich auch anwende, wenn ich akustische Musik schreibe. In den meisten Stücken von Alexander Kobejew, wie auch in dem gerade gehörten Streichquartett Nummer 2, läuft die Dramaturgie zum Schluss auf eine Klimax hinaus, oft in Form einer dynamischen und energetischen Steigerung. Die Klänge sind bekannt, sie werden verdichtet, bis das Stück an seinem Höhepunkt abbricht. Anders verhält es sich mit dem 2010 geschriebenen Orchesterstück Factorial. Auch dieses Stück ist zunächst in seiner Form fast statisch. Zunächst steht ein Tutti im Raum, bestehend aus 6 unterschiedlichen musikalischen Materialien, gespielt von 6 Orchestergruppen, die alle in demselben Register spielen. Nach und nach werden die unterschiedlichen Gruppen leicht in den Vordergrund gerückt, ohne gänzlich exponiert zu werden. Bestimmte Gruppen pausieren, um so Platz zu lassen und andere Gruppen hörbar werden zu lassen. So it's like I take your hand and I want to show you this place and this place and this place. Es ist so, als ob ich deine Hand nehmen würde und dir erst diese Stelle zeigen wollte und diese Stelle und jene Stelle. Der erste Teil des Stücks ist fast installativ. Es gibt viele kleine Veränderungen, aber es bleibt auch immer als Ganzes dasselbe. Der zweite Teil funktioniert mehr wie eine Erläuterung des ersten. Man hört dieselben Arten von Klängen, dieses Mal aber anderen Orchestergruppen zugeordnet und abwechselnd, sodass man die Klänge, die im ersten Teil zusammenklangen, einzeln erfahren kann. Das war die Idee. Darüber hinaus wollte ich am Schluss wieder eine Klimax haben. Also habe ich ein Tutti geschrieben, aber das Stück hat ja schon im Fortissimo Tutti begonnen, also habe ich ein Mezzo-Piano für die Klimax geschrieben. Es ist schon ein Tutti, aber alle spielen Mezzo-Piano. Normalerweise laufen meine Stücke oft nach und nach auf einen Höhepunkt hinaus, aber hier ist es anders gelöst. gradually come to a high point, but here it was in another way. Anders als der Titel es zunächst ahnen lässt, ist dieses Stück keins, das sich in mathematischen Operationen erschöpft, die in Klänge übertragen wurden. Zwar gibt es hier tatsächlich einen zugrunde liegenden Algorithmus. Die von diesem generierten, bisweilen riesigen Zahlen sind symbolisch aufgeladen. Was aus heutiger Sicht als widerlegt gelten kann, war zur Entstehungszeit des Orchesterstücks, 2010, Grund für viele, sich die Apokalypse auszumalen. Am 21. Dezember 2012 endete der Maya-Kalender, was für viele gleichbedeutend war mit dem nahenden Ende der Welt. Yes, I used algorithmic structure of Ja, ich habe algorithmische Strukturen verwendet, die mit der Zahl 2012 zu tun haben. Das Stück wurde 2010 geschrieben und hatte mit der Idee vom Ende der Welt zu tun, das damals 2012 sein sollte. Dabei hat mich nicht so sehr die Idee der Apokalypse selbst beschäftigt, als vielmehr die vielen Gespräche und Geschichten rund um dieses Thema. Es gab so viele unterschiedliche Ideen und Gerüchte, wie das Ende der Welt aussehen würde und was passieren würde, sodass ich mich entschied, diese Vielfalt als Impuls für das Stück zu verwenden und nicht das Ende der Welt an sich. Ich entschied mich dann, die Fakultät von 2012 zu verwenden, als Metapher für die vielen unterschiedlichen Versionen dieses Endes. Und alle Parameter des Stückes, wie Tonhöhe, Lautstärke und so weiter, sind aus dieser Zahl, die im Übrigen sehr groß ist, fast zwei DIN A4 Seiten lang, abgeleitet. Factorial, also Fakultät, trägt dieser explodierenden Ansammlung von Geschichten rund um ein fiktives Ereignis Rechnung, indem es die Fakultät von jedem Jahr nimmt, von 1 bis 2012. Die Zahlengrößen wachsen bei dieser mathematischen Funktion enorm, da jede Fakultät einer Zahl das Produkt aller natürlichen Zahlen kleiner gleich dieser bedeutet. Bei der Zahl 4 ist die Fakultät mit 24, also 4 mal 3 mal 2 mal 1, noch übersichtlich. 10 Fakultät ergibt bereits 3.628.800. Fakultät 2012 schließlich ist, wie bereits erwähnt, eine Zahl aus fast 6.000 Zeichen.